Ja, hier ist der Herr Fuchs und ich grüße alle Hörer, die Großen und die Kleinen von Radio Marabu. Knack, knack, knack. Hier ist Schnatterinchen. Hier ist Radio Marabu. Ich grüße den Marcel Fischer. Und hier ist der Marcel Fischer. Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Radio Marabu. Peter Ensikat. Einschlaflied. Schlafe, Prinzessin, schlaf ein. Du darfst mir nicht böse drum sein. Ich hab dich im Herzen so lieb. Doch jetzt bin ich müde. Vergib. Schlafe, Prinzessin, träum fein. Morgen soll's wieder so sein. Ich will mich am Tag dafür rüsten. Was tust du denn da mit den Brüsten? Deck dich, Prinzessin, doch zu. Schlafe, Prinzessin, gib Ruh. Schlafe, Prinzessin, schlaf ein. Lass doch das Spiel mit den Beinen. Lass auch das dumme Gekicher. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Das wäre ja jetzt Nummer 8. Stille, hochheilige Nacht. Danke, Hans-Peter Körner. Kinder, eingeschlafen wird in einer Stunde. Jetzt gibt's erstmal Krach in Gitter X. Los geht's mit Wolf Alice, Yvonne von Bonnie und Clyde und HSR im Interview in der nächsten Stunde. Yeah. Savages, That Person und Britpop aus Schottland. Puh, das gibt's. Lapels. Pearls aus Schottland, direkt aus Schottland zu den Feinden in London, in Heaven. Sehr, sehr hübsche Band, Meet Somebody. Yeah.

hier ist Christina Rommel und ihr hört auf Radio Marabu Manhattans Himmel. Schließt du unsere Tür, traurig sieht dein Lächeln aus, Taxi wartet vor dem Haus, es könne Abschied sein, wenn mein Herzens Himmel weint, regengrauer Abgesang, bis zur Rückkehr hält Sehnsucht. Stellt sich vor, hier in Guitar X Christina Rommel, Manhattan Zimmel, auf Radio Marabu Europe's Alternative Music. In der nächsten halben Stunde im kurzen Interview Bonnie und Clyde und HSR. Das heißt, es gibt was für das tanzende Bein im Volk. Jetzt gibt's eine Band aus Berlin, die sehr, sehr gut spielt, finde ich. Auch diese Band wird in den nächsten Wochen sich vorstellen, ausführlich auf Radio Marabu. Das sind die Stuarts, schon etwas ältere Herren, and The River Burns. The time seems endless far away. I think of you and those burning river waves and the curve. You and me, we were free. Now I seem to see much more than there has been. How we never slept, how in a dream. But you gave what you give when summer long we stole the key. And we felt the beat. And the river flows, takes away your name. I wrote in the sand, and the summer fades. And the river burns, set the skies on flames. And it goes on and on and on. Take. took the strange away. And I felt I must not hide. I saw you rise and I felt your breath on me. I won't see what's going on inside of me. And the river flows, takes away your name. I wrote in the sand, now the summer fades. And the river burns, set the skies on flames. And it goes on and on and on, the letter T. The river burns, set the skies on flames, and it goes on and on and on, the letter T. And the river flows, takes away your name. I wrote in the sand, yeah, the summer fades, and the river burns, set the skies on flames, and it goes on and on. Live sicher Spaß, die Stewards aus Berlin. Die Wheatgraves aus England haben meinen Kollegen Lord Litter besucht. Da gibt es demnächst bei ihm ein Interview. Made My Baby heißt die aktuelle Single, die gibt es gleich. Kommunismus vergeigt. Kapitalismus verkackt. Friede kommt als nächstes. Jungs, warum macht ihr nicht etwas, was ihr könnt? Wir können Radio. Und machen es. Radio Marabu. Radio Marabu. Hi, this is Ron Graves from the band Reed Graves, and you're listening to Radio Marabu. Made my baby again. Made my baby. Hier ist Mario Cetti von Bergen und ihr hört Radio Marabu. Viel Spaß! Wenn er kam, kam er abends, sie hatte gewartet. Er zeigte nur schweigend aufs Meer, hat wenig gefangen, ist frühmorgens gegangen. Sie blickte meist stumm hinterher. Sie unterwarf sich die Küche, Gerüche und Flüche. Alles sollte so schmecken wie's Meer, doch so gründlich er kaute, so bewusst er verdaute. Sie kamen sich keinen Schritt näher. Sie an zu trainieren, übte navigieren, stand bis zu den Hüften im Meer. Doch als sie einmal fragte, ob sein Boot auch zwei trage, da blieb sein Bett drei Nächte leer. Irgendwo ganz weit draußen wird der Himmel zum Meer, und sie wünscht sich ganz fest, dieser Punkt käme zu ihr. Irgendwo in einem Häuschen wartet sein kleines Glück, immer so still, kehrt er abends zurück. Die Möwen, ob sie denken, er störe. Denn zu Haus rede sie ständig vom Meer, will ihn scheinbar raushaben, traut sich nur nichts zu sagen. Da gibt's wohl einen anderen Herrn. In der Tat gab's da einen, sie ging hin, um zu weinen und zu klagen. Das scheußliche Meer, das den Gatten verhexe, sie stark unter Sexe, überhaupt könne sie bald schon nicht mehr. Einmal nahm er ein Messer, fühlte sich gleich besser, besuchte den Herrn statt das Meer. Da trieb sie schon Meilen vor den Küsten, den Steilen, das Atmen fiel ganz kurz nur schwer. Wo ganz weit draußen wird der Himmel zum Meer, und sie dachte nur kurz, dass sie jetzt wohl da wär. Und wo in einem Häuschen wartet sein kleines Glück, das sich hoffentlich freut, kehrt er endlich zurück. Thank you. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus Die Kluge, am 13.05.2016 bei Berlin Classics erschienen. Eine von vier Veröffentlichungen von Berlin Classics mit sozusagen historischen Aufnahmen des Labels Eterna. Karl Orffs Meisterwerk der Opernliteratur des 20. Jahrhunderts in einer Referenzaufnahme, klanglich und interpretatorisch wegweisend. Der 1895 geborene Münchner Karl Orff gehört zu den faszinierendsten Erscheinungen des Musiktheaters im 20. Jahrhundert. Große Bekanntheit erlangte er durch seine Carmina Burana, ein Werk von fulminanter Ausstrahlungskraft. Die Kluge beinhaltet im Stile einer Märchenfabel und im Sinne eines Brechtschen Lehrstückes die Geschichte um einen König, einen Bauern und seine kluge Tochter. Diese zieht die Fäden, ist die das Schicksal, die Geschicke aller Bestimmende, hält die Geschicke des Plots in der Hand. Ein musikalischer Geniestreich, der in dieser Aufnahme bis heute durch eine besondere Akustik und Klangästhetik besticht. Eterna war ein Plattenlabel des staatlichen DDR-Tonträgerproduzenten VEB Deutsche Schallplatten Berlin für klassische Musik, Opern, Operetten, politische Lieder sowie Volkslieder, Jazz und Kirchenmusik. Das Label wurde von der Lied der Zeit Schallplattengesellschaft MbH gegründet, die 1947 als Unternehmen des Sängers Ernst Busch entstand. Aus dieser Gesellschaft wurde nach der Enteignung von Busch 1953 der volkseigene Betrieb VEB Deutsche Schallplatten gebildet. Im Westen wurden die Aufnahmen des Eterna-Labels von den großen Schallplattenfirmen wie Deutsche Grammophon, Ariola, Philips und EMI vertrieben. Die Klassikaufnahmen von Eterna gehören heute unter Schallplattensammlern zu klanglich und interpretatorisch hervorragenden Aufnahmen und sind teilweise sehr gesucht. So wie diese Gesamtaufnahme der Oper Die Kluge von Orff. Alles ging die Kreuz und quer, alles ging die Kreuz und quer, wenn nicht eine Stelle wär, wo zu Ende geht dein Witz, wo zu Ende geht dein Witz, wo das Recht hat sein. Die Kluge ist eine Oper in einem Akt von Karl Orff, die das Märchen der Brüder Grimm, die kluge Bauerntochter, zur Vorlage hat. Ein Bauer bringt eines Tages einen goldenen Mörser ohne Stößel mit nach Hause, den er auf dem Feld des Königs gefunden hat. Er will ihn in Erwartung einer Belohnung dem König bringen, doch seine Tochter warnt ihn. Der König würde sicher auch den Stößel einfordern und ihn der Unterschlagung bezichtigen. Und natürlich geschieht dies genau so. Die Kluge behält recht, der Bauer wird in den Kerker geworfen und ruft in seiner Verzweiflung immer wieder aus: Oh, hätte ich meiner Tochter nur geglaubt, nur geglaubt, nur geglaubt. Oh, hätte ich meiner Tochter nur geglaubt. Oh, hätte ich meiner Tochter nur geglaubt. Oh. Dies kommt dem Herrscher zu Ohren und er lässt die Bauerntochter zu sich bringen. Als sie drei von ihm gestellte Rätsel mit Leichtigkeit löst, lässt der König den Bauern frei und macht die Tochter, die Kluge, zu seiner Frau. Doch dies geht nur so lange gut, bis er einem Eselbesitzer, dem vom König ungerecht behandelt wurde, zu helfen versucht und dafür des Schlosses verwiesen wird. Sie darf in einer Truhe mitnehmen, woran ihr Herz am meisten hängt, und trifft eine mehr als weise Entscheidung. Die Auflösung sei hier nicht verraten. Die vorliegende Aufnahme mit Herbert Kegel und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig stammt aus den Jahren 1976 bis 80 und wird von Musikfans sicherlich mehr als bejubelt, wurden doch diese Aufnahmen vor allem auch von Sammlern händeringend jahrelang gesucht. geschehen, weh mir, wie leicht lässt Recht in Unrecht sich verdrehen, ausgeraubten Held. Mein ganzer Mut tut mir verrinn. Der Dieb zieht lachend dort von hinnen und spottet noch ob meinem Schaden, und spottet noch ob meinem Schaden. Mit Kümmernis bin ich Bella. Mehr so sein. Wie kannst du nur so töricht denken? Der König hat den Spruch getan. Und wer dagegen ist, den lässt er einfach henken. Thank you. lässt sich das erklären? Yeah, yeah. Oh. I'm Bonnie and Clyde. And I'm HSR, and you're listening to Radio Marabu. We keep dancing, dancing, oh so close. Yeah, yeah. We are moving, moving on the floor. Yeah. We keep holding, holding out for more. Hey, we keep pushing. Titel kennt der Radio Marabu-Hörer, Haya von Bonnie and Clyde und HSR. Das läuft bei uns rauf und runter und erinnert so ein bisschen an die Hausmusik der 90er Jahre. Erinnert nicht nur, klingt fast genauso, aber auch genauso gut. Und Bonnie ist hier am Telefon. Yvonne, hallo, grüß dich, guten Morgen. Hi, guten Morgen, ich bin Yvonne von Bonnie and Clyde. Dance-Projekt und wir zeichnen das Interview am Morgen auf. Stürzt sich das? Nein, ich bin froh, dass ihr uns unterstützt. Wir sind dankbar für jede Sendezeit. Und auch morgens und nachts, das ist uns ganz gleich. Sendezeit gibt's reichlich auf Radio Marabu. Jetzt erzähl mal alles zum Projekt. Ja, Bonnie und Clyde ist ein neues Musikprojekt. Ich bin Bonnie und Clyde alleine. Meine gute und meine schlechte Seite sozusagen. Ich produziere im Mainstream-Bereich und im Underground-Bereich. Ich erfinde mich noch neu. So, und ich bin der Kopf von einem Produktionsteam. Das heißt Various Artists, verschiedene Sänger, verschiedene Produzenten, verschiedene Remixer. Ich bin irgendwie der Kopf des Ganzen und mit HSR arbeite ich momentan am meisten. Und wie der Zufall es so wollte, kam ich an die Connection ran, mit Terry B Musik machen zu dürfen. Terry B ist bekannt durch einige Sachen hat sie produziert mit David Guetta. Zum Beispiel der alte Hit Oh La La La, also von Tu Evisa. Und sie hat auch noch Songs produziert mit DJ Antoine. Und aus den 90ern ist sie auch bekannt von damals mit Jerry Rotero, Avantgarde. Get Down. Ja, wir haben 3 Songs mit ihr gemacht, plus 3 Remixe jeweils. Und ja, ich bin froh, dass ihr uns die ganze Zeit spielt und wir sozusagen ein bisschen unter die Hörer kommen. Haya haben wir gerade gehört. Der neue Song ist in deutscher Sprache. Warum versucht ihr das mal in Deutsch? Traum heißt er? Das ist ein Zufallsprodukt. Tore und ich waren uns gar nicht einig, ob wir das mal versuchen sollten. Und schlussendlich haben wir mit dem Remixer zusammengearbeitet, dem Dance Label, und zu dritt haben wir irgendwie diesen schönen Song produziert. Wahrscheinlich wird es unser stärkster von allen, natürlich nur für den deutschen Bereich, aber mir gefällt der sehr gut und wir haben wahrscheinlich sehr gute Chancen damit. Mir gefällt er auch und ich hoffe unseren Hörern auch. Bonnie and Clyde in HSR, hier ist Traum. Du ein Traum, den zu erreichen gilt. Ich würde so gerne wissen, wie's weitergeht. Für mich bist du der Mond, der mir die Nacht aufhält. Ich würde so gerne glauben, dass es funktioniert. Yeah, yeah, yeah, yeah. Zu Ende geht. Ich will es gar nicht einsehen. Ist es wirklich schon so spät? Für mich bist du der Wunsch, den zu erfüllen gibt. Es wird sich niemals ändern, das Gefühl für dich. Hi, I'm Björn from Peter, Björn and John, and you're listening to Radio Marabou, Europe's alternative best music channel from the radio station Marabou. Peter, Björn und John! Ja, da sind sie wieder, die Pfeifen. Und jetzt kann's ans Einschlafen gehen. Wollt ihr nicht? Dann bleibt dran. Europe's alternative music 24 Stunden am Tag. Hiding in the bosom of my dream. Now the clock